Bayern stinkt, Digga. Die Lederhosen haben die voll gestunken. Aber Adler. Und brechen bei dir ein, wir befreien euch von den stinkenden Lederhosen. Die Lederhosen klauen. Und dann werden wir die verbrennen.